Abschnitt 9 aus Die drei Musketiere Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere Band 2 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 9 Porthos. Statt sich unmittelbar nach Hause zu begeben, stieg D'Artagnan vor dem Hotel des Herrn von Tréville ab und sprang rasch die Treppe hinauf. Diesmal war er entschlossen, ihm alles zu erzählen, was sich ereignet hatte. Wahrscheinlich würde er ihm in der ganzen Angelegenheit guten Rat geben. Indem Herr von Tréville die Königin beinahe täglich sah, so könnte dieser auch bei ihrer Majestät Erkundigungen über die arme Frau einziehen, welche man ohne Zweifel ihre Ergebenheit für ihre Gebieterin bezahlen ließ. Herr von Tréville hörte die Erzählung des jungen Mannes mit einem Ernste an, woraus hervorging, dass er in diesem ganzen Abenteuer etwas anderes sah als eine Liebesintrige. Als D'Artagnan vollendet hatte, sprach er: »Hm, das riecht auf eine Meile nach dem Kardinal.« »Aber was ist zu tun?« fragte D'Artagnan. »Nichts, durchaus nichts zu dieser Stunde, als Paris, wie ich euch gesagt habe, so schnell als möglich zu verlassen. Ich werde die Königin sehen, ich werde ihr alle einzelnen Umstände von dem Verschwinden der armen Frau, wovon sie vielleicht noch gar nichts weiß, mitteilen. Diese Umstände werden ihr als Leitfaden dienen, und bei eurer Rückkehr habe ich vielleicht gute Kunde für euch. Verlasst euch auf mich.« D'Artagnan wusste, dass Herr von Tréville, obgleich Gascogner, nicht die Gewohnheit hatte zu versprechen und dass er, wenn er zufällig versprach, Wort hielt. Er verabschiedete sich also von ihm, voll Dankbarkeit für das Vergangene und für die Zukunft, und der würdige Kapitän, der eine lebhafte Teilnahme für diesen so mutigen, so entschlossenen jungen Mann fühlte, drückte ihm liebevoll die Hand und wünschte ihm glückliche Reise. Entschlossen, sogleich den Rat des Herrn von Tréville in Ausführung zu bringen, wanderte D'Artagnan nach der Rue des Fossoyeurs, um beim Packen seines Mantelsacks gegenwärtig zu sein. Als er sich Numero 11 näherte, erkannte er Herrn Bonacieux, der in einem Morgenanzuge auf der Schwelle seiner Türe stand. D'Artagnan erinnerte sich alles dessen, was ihm der kluge Planchet tags zuvor über den zweideutigen Charakter seines Wirtes gesagt hatte, und schaute ihn aufmerksamer an als je zuvor. Außer der gelblichen, krankhaften Blässe, welche die Infiltrierung der Galle in das Blut andeutet und nur zufällig sein könnte, bemerkte D'Artagnan etwas duckmäuserisch Treuloses in der Art und Weise, wie er sein Gesicht zu runzeln gewohnt war. Ein Schelm lacht nicht auf dieselbe Art wie ein ehrlicher Mann. Ein Heuchler weint nicht dieselben Tränen wie ein Mann von Treu und Glauben. Jede Falschheit ist eine Maske, so gut diese auch gemacht sein mag. Mit etwas Geduld und Aufmerksamkeit gelangt man immer dazu, sie von dem Gesichte zu unterscheiden. D'Artagnan kam es also vor, Herr Bonacieux trage eine Maske, und zwar eine der unangenehmsten, die man sehen konnte. Überwältigt von dem Widerwillen, den ihm dieser Mensch einflößte, ging er an ihm vorüber, ohne mit ihm zu sprechen, als Herr Bonacieux, wie am Tag zuvor, D'Artagnan anrief. »Ei, ei, junger Mann«, sprach er, »es scheint, wir machen Faschingsnächte. Morgens 7 Uhr. Pest. Ihr wollt wahrscheinlich den Gebrauch umdrehen und kommt zu der Stunde nach Hause, wo andere ausgehen. Euch kann man diesen Vorwurf nicht machen, Meister Bonacieux, denn ihr seid ein wahres Muster von einem geordneten Mann. Wenn man eine hübsche junge Frau hat, braucht man allerdings dem Glücke nicht nachzulaufen. Das Glück sucht euch auf, nicht wahr, Herr Bonacieux?« Bonacieux wurde bleich wie der Tod und schnitt eine Grimasse, welche ein Lächeln bedeuten sollte. »Ach, »Ach«, sprach Bonacieux, »ihr seid ein lustiger Geselle. Aber wo seid ihr denn die ganze Nacht umhergelaufen, junger Herr? Es muss, wie es scheint, auf den Nebenwegen nicht sehr gut gewesen sein.« D'Artagnan senkte seine Augen gegen seine ganz mit Kot bedeckten Stiefeln. Aber bei dieser Bewegung traf sein Blick zugleich die Schuhe und Strümpfe des Krämers. Man hätte in der Tat glauben sollen, sie wären in denselben Schlamm getaucht worden. An den einen wie an den anderen zeigten sich ganz dieselben Schmutzflecken. Plötzlich durchzuckte ein Gedanke D'Artagnans Geist. Der kleine, kurze, dicke, gräuliche, lakaiartige, schlecht gekleidete Mann, der ohne alle Achtung von den Kriegsleuten behandelt wurde, welche die Eskorte bildeten, war Bonacieux selbst. Der Mann hatte die Entführung seiner Frau geleitet. D'Artagnan fühlte ungeheure Lust, dem Krämer an die Gurgel zu springen und ihn zu erdrosseln. Aber er war, wie gesagt, ein kluger Bursche und hielt sich zurück. Aber der Aufruhr, der in seinem Innern vorging, drückte sich so sichtbar auf seinem Antlitz aus, dass Bonacieux darüber in Schrecken geriet und einen Schritt zurückzuweichen suchte. Aber er befand sich gerade vor dem geschlossenen Türflügel, und dieses materielle Hindernis, auf das er stieß, zwang ihn, auf seiner Stelle zu bleiben. »Ei, ei, ihr spaßt, mein guter Herr«, sagte D'Artagnan. »Mir scheint es, wenn meine Stiefeln des Schwammes bedürfen, so fordern eure Schuhe und eure Strümpfe einigermaßen die Bürste. Solltet ihr etwa ebenfalls herumgestrichen sein, Meister Bonacieux? Ach, Teufel, das wäre unverzeihlich bei einem Manne von eurem Alter und vollends bei einem Manne, der eine so hübsche Frau hat wie ihr.« »Ach, mein Gott, nein«, sagte Bonacieux, »aber ich war gestern in Saint-Mandé, um Erkundigungen über eine Magd einzuziehen, da ich notwendig eine solche dingen muss. Und da die Wege schlecht waren, so brachte ich all den Schmutz mit, dessen ich mich aus Mangel an Zeit noch nicht entledigen konnte.« Der von Bonacieux als Ziel seiner Wanderung bezeichnete Ort war ein neuer Beweis zur Bestätigung des Verdachtes, welcher sich in D'Artagnan geregt hatte. Bonacieux nannte Saint-Mandé, weil Saint-Mandé gerade in entgegengesetzter Richtung von Saint-Cloud lag. Diese Vermutung gereichte ihm zum ersten Troste. Wusste Bonacieux, wo seine Frau war, so konnte man immerhin zu gewagten Mitteln greifen und den Krämer zwingen, den Mund aufzutun und sein Geheimnis zu verraten. Man musste diese Vermutung in Gewissheit verwandeln. »Ich bitte um Vergebung, mein lieber Herr Bonacieux, wenn ich mit euch ohne alle Umstände verfahre«, sprach D'Artagnan. »Aber nichts greift so sehr an, als eine Nacht nicht geschlafen zu haben, und mich plagt ein wütender Durst. Erlaubt mir, ein Glas Wasser bei euch zu trinken. Ihr wisst, Nachbarn verweigern das einander nicht.« Und ohne die Antwort seines Wirtes abzuwarten, trat D'Artagnan rasch in das Haus ein und warf einen Blick auf das Bett. Es war unberührt und Bonacieux hatte sich nicht schlafen gelegt. Es unterlag keinem Zweifel, er war erst seit einer oder zwei Stunden zurückgekehrt und hatte seine Frau an den Ort, wohin man sie führte, oder wenigstens bis zum ersten Relais begleitet. »Ich danke, Meister Bonacieux«, sagte D'Artagnan, sein Glas leerend. »Das war alles, was ich von euch wollte. Nun gehe ich in mein Zimmer, lasse mir von Planchet meine Stiefeln putzen, und ist er damit fertig, so schicke ich ihn, wenn ihr wollt, zu euch, dass er eure Schuhe bürstet.« Und er verließ den Krämer, der über diesen seltsamen Abschied ganz erstaunt war und sich fragte, ob er sich nicht durch irgendeine unbesonnene Rede bloßgegeben habe. Oben auf der Treppe fand D'Artagnan seinen Diener Planchet in der größten Bestürzung. »Ach, gnädiger Herr«, rief der Lakai, sobald er seinen Herrn erblickt, »endlich seid ihr hier! Ich konnte eure Rückkehr kaum erwarten. Was gibt es denn?« »Oh, ich wette 100, ich wette 1000, gnädiger Herr, gegen eines, dass ihr den Besuch nicht erratet, den ich in eurer Abwesenheit für euch erhalten habe. Wann? Vor einer halben Stunde, während ihr bei Herrn von Treville waret. Wer ist denn hier gewesen? Sprich! Herr von Cavois! Herr von Cavois? In Person! Der Kapitän der Leibwachen seiner Eminenz? Er selbst! Er wollte mich ohne Zweifel verhaften. Ich habe es vermutet, trotz seiner freundlichen Miene. Er sah freundlich aus, sagst du? Er war ganz Honig, gnädiger Herr. Wirklich? Er sagte, er käme von seiner Eminenz, die euch sehr wohl wollte, um euch zu bitten, ihm in das Palais Royal zu folgen. Und du hast ihm geantwortet? Es wäre dies nicht möglich, insofern ihr euch außer dem Hause befändet, wie er selbst sehen könnte. Was sagte er hierauf? Ihr würdet wohl nicht verfehlen, ihn im Verlauf des Tages zu besuchen. Dem fügte er ganz leise bei: Sage deinem Herrn, seine Eminenz sei sehr wohlgesinnt für ihn und sein Glück hänge vielleicht von dieser Zusammenkunft ab. Diese Falle war für den Kardinal ziemlich ungeschickt gestellt, versetzte der junge Mann lächelnd. Ich habe die Falle auch gesehen und erwiderte, ihr würdet bei eurer Rückkehr in Verzweiflung geraten. Wohin ist er gegangen? Fragte Herr von Cavois. Nach Troyes in der Champagne, antwortete ich. Und wann ist er abgereist? Gestern Abend. Planchet, mein Freund, unterbrach ihn D'Artagnan, du bist in der Tat ein kostbarer Bursche. Ich dachte begreiflich, wenn ihr Herrn von Cavois sehen wolltet, so wäre es immer noch Zeit, mich Lügen zu strafen und zu sagen, ihr hättet keine Reise unternommen. Ich hätte in diesem Falle gelogen, und da ich kein Edelmann bin, so kann ich wohl lügen. Sei unbesorgt, du sollst deinen Ruf als wahrheitsliebender Mann behalten. In einer Viertelstunde reisen wir. Diesen Rat wollte ich eben dem gnädigen Herrn geben. Und wohin gehen wir, das möchte ich wohl erfahren, ohne zu neugierig zu sein? Gerade in entgegengesetzter Richtung von der Gegend, die du genannt hast. Du scheinst übrigens keine so große Eile zu haben, um Nachrichten von Grimaud, Mousqueton und Bazin zu erhalten, wie ich, um zu erfahren, was aus Athos, Porthos und Aramis geworden ist. »O gewiss, gnädiger Herr«, erwiderte Planchet, »und ich reise, wann ihr wollt. Die Provinzluft taugt, wie ich glaube, in diesem Augenblick besser für uns als die Pariser Luft. Also, schnüre dein Bündel, Planchet, und dann vorwärts. Ich gehe die Hände in der Tasche, damit man keinen Verdacht schöpft, voraus. Du holst mich im Hotel der Garden ein. Doch beiläufig gesagt, du hattest recht in Beziehung auf unseren Wirt. Das ist offenbar eine schändliche Kanaille. Oh, glaubt mir immer, wenn ich euch etwas sage. Ich bin ein Physiognomiker, ich. D'Artagnan ging verabredetermaßen zuerst hinab und wandte sich, um sich keinen Vorwurf machen zu müssen, zum letzten Male nach der Wohnung seiner drei Freunde. Man hatte keine Nachricht von ihnen erhalten. Nur ein ganz von Wohlgerüchen geschwängerter Brief von äußerst zarter und zierlicher Handschrift war für Aramis eingelaufen. D'Artagnan übernahm denselben. 10 Minuten nachher traf Planchet mit ihm in den Ställen des Hotels der Garden zusammen. Um keine Zeit zu verlieren, hatte D'Artagnan sein Pferd bereits selbst gesattelt. »Gut so«, sagte er zu Planchet, als er den Mantelsack festgeschnallt hatte. »Nun sattle auch die drei anderen Pferde und dann vorwärts.« »Glaubt ihr, dass wir jeder mit 2 Pferden schneller reisen?« fragte Planchet mit seiner verschmitzten Miene. »Nein, nein, schlechter Spaßvogel«, antwortete D'Artagnan. aber mit unseren 4 Pferden können wir unsere 3 Freunde zurückbringen, wenn wir sie überhaupt noch lebend finden.« »Das wäre ein großes Glück«, sprach Planchet. »Aber man darf nicht an der Barmherzigkeit Gottes verzweifeln.« »Amen«, rief D'Artagnan und stieg zu Pferde. Beide verließen das Hotel der Garden, jedoch auf verschiedenen Straßen. Der eine, um den Weg durch die Barrieren de la Villette zu nehmen, der andere, um durch die Barriere Montmartre zu reiten, und jenseits Saint-Denis sollten sie sich sodann wieder zusammenfinden. Ein strategisches Manöver, das von beiden Seiten mit gleicher Pünktlichkeit ausgeführt, von den glücklichsten Resultaten gekrönt wurde. D'Artagnan und Planchet ritten also miteinander in Pierrefitte ein. Planchet war allerdings mutiger bei Tag als bei Nacht. Seine natürliche Klugheit verließ ihn jedoch keinen Augenblick. Er hatte keinen von den Vorfällen der ersten Reise vergessen und glaubte in allen Menschen, denen er auf der Straße begegnete, Feinde zu erblicken. Demzufolge hielt er unablässig den Hut in der Hand, was ihm strenge Verweise von Seiten D'Artagnans zuzog, welcher befürchtete, man möchte ihn bei diesem Übermaß von Höflichkeit für einen Mann von geringem Stande ansehen. Wurden die Vorübergehenden wirklich durch das artige Benehmen Planchets gerührt, oder hatte man diesmal niemand an dem Wege des jungen Mannes in Hinterhalt gelegt? Unsere Reisenden gelangten jedenfalls, ohne irgendeinen Unfall zu erleben, nach Chantilly und stiegen vor dem Gasthause zum großen St. Martin ab, demselben, in welchem sie bei ihrer ersten Reise angehalten hatten. Der Wirt trat ehrfurchtsvoll auf die Schwelle seiner Türe, als er einen jungen Mann, gefolgt von einem Lakai und 2 Handpferden, kommen sah. Da D'Artagnan bereits 11 Meilen zurückgelegt hatte, so hielt er es für zweckdienlich, einzukehren, ob Porthos in dem Wirtshause wäre oder nicht. Vielleicht wäre es auch nicht der Klugheit gemäß, mit der Türe ins Haus zu fallen und sich mit dem ersten Worte zu erkundigen, was aus dem Musketier geworden. Durch diese Betrachtungen bewogen, stieg D'Artagnan ab, ohne sich nach irgendjemand zu erkundigen, empfahl die Pferde seinem Lakai, trat in ein kleines Zimmer, das zur Aufnahme von Gästen bestimmt war, welche allein zu bleiben wünschten, und verlangte von dem Wirte eine Flasche von seinem besten Wein und ein Frühstück, so gut als man es haben könnte. Dieses Verlangen bestärkte noch mehr den Gastgeber in der guten Meinung, die er beim ersten Blicke von dem Reisenden gefasst hatte. D'Artagnan wurde auch mit wunderbarer Geschwindigkeit bedient. Das Regiment der Garden rekrutierte sich unter den ersten Edelleuten des Königreichs. Von einem Lakai gefolgt und mit 4 prachtvollen Pferden reisend, musste also D'Artagnan trotz der Einfachheit seiner Uniform notwendig eine Sensation hervorbringen. Der Wirt wollte ihn selbst bedienen. Als D'Artagnan dies sah, ließ er 2 Gläser herbeischaffen und knüpfte folgendes Gespräch an. »Meiner treu, mein lieber Wirt«, sprach D'Artagnan, die 2 Gläser füllend. »Ich verlangte von eurem besten Wein, und wenn ihr mich getäuscht habt, so sollt ihr da gestraft werden, wo ihr sündigtet, insofern ihr mit mir trinken müsst, da ich es hasse, allein eine Flasche zu leeren. Nehmt also dieses Glas und lasst uns trinken. Auf was wollen wir trinken, um keine empfindliche Seite zu verletzen? Trinken wir auf die Wohlfahrt eures Gasthofes. Eure Herrlichkeit erweist mir eine große Ehre«, sprach der Wirt. »Und ich danke von Herzen für diesen guten Wunsch.« »Täuscht euch nicht«, sprach D'Artagnan. »Es liegt in meinem Toast vielleicht mehr Selbstsucht, als ihr wohl glauben möget. Nur in den Gasthöfen, welche gedeihen, findet man gute Aufnahme. In denjenigen, welche in der Abnahme begriffen sind, geht alles darunter und darüber, und der Reisende ist das Opfer der Verlegenheiten seines Wirtes. Da ich aber viel und besonders viel auf dieser Straße reise, so wünschte ich, dass es allen Gastgebern wohl erginge.« »In der Tat«, sprach der Wirt, Es scheint mir, es ist nicht das erste Mal, dass ich die Ehre habe, den gnädigen Herrn zu sehen. Bah, ich bin mehr als 10-mal durch Chantilly gereist und dabei wenigstens 3 bis 4-mal bei euch eingekehrt. Ich war sogar erst vor 10 bis 12 Tagen hier. Damals begleitete ich Freunde, Musketiere. Zum Beweise hierfür erinnere ich euch daran, dass einer von ihnen mit einem Fremden, einem Unbekannten in Streit geriet, der, Gott weiß warum, Händel mit ihm suchte. »Ah ja, wahrhaftig«, sprach der Wirt, »eure Herrlichkeit meint wohl Herrn Porthos.« »Das ist gerade der Name meines Reisegefährten. Mein Gott, mein lieber Wirt, sagt mir, sollte ihm etwa ein Unglück widerfahren sein?« »Eure Herrlichkeit muss wohl wahrgenommen haben, dass er seine Reise nicht fortsetzen konnte.« »In der Tat, er versprach uns, sogleich nachzufolgen, und wir haben ihn nicht wiedergesehen.« »Er hat uns die Ehre erzeigt, hier zu bleiben.« »Wie? Er hat euch die Ehre erzeigt, hier zu bleiben?« »Ja, gnädiger Herr, in diesem Gasthofe. Wir sind sogar sehr in Unruhe.« »Worüber?« »Über gewisse Ausgaben, die er gemacht hat.« »Gut, aber er wird die Ausgaben, die er gemacht hat, bezahlen.« »Ah, gnädiger Herr, ihr gießt mir in der Tat Balsam in das Blut. Wir haben große Vorschüsse geleistet, und noch diesen Morgen erklärte uns der Wundarzt, wenn ihn Herr Porthos nicht bezahlte, so würde er sich an mich halten, da ich ihn hätte holen lassen.« »Porthos ist also verwundet?« »Ich wüsste es euch nicht zu sagen, gnädiger Herr.« »Wie, ihr wüsstet es mir nicht zu sagen? Ihr solltet doch besser unterrichtet sein als irgendjemand.« »Ja, aber wir in unserem Stande sagen nicht alles, was wir wissen, besonders wenn wir davon unterrichtet sind, dass unsere Ohren für unsere Zunge haften müssten.« »Kann ich Porthos sehen?« »Gewiss, gnädiger Herr. Geht die Treppe hinauf und klopft im ersten Stocke an Nummer 1. Nur tut ihm kund, dass ihr es seid.« »Wie, ich soll ihm kundtun, dass ich es bin?« »Ja, es könnte euch sonst ein Unglück widerfahren.« »Und welches Unglück soll mir widerfahren?« »Herr Porthos könnte euch für jemand aus dem Hause halten und euch in einem Anfalle von Zorn den Degen durch den Leib rennen oder die Hirnschale zerschmettern.« »Was habt ihr ihm denn getan?« »Wir haben Geld von ihm gefordert.« »Ah, Teufel, ich begreife es. Das ist eine Forderung, welche Porthos sehr übel aufnimmt, wenn er nicht bei Kasse ist. Aber ich weiß, dass er dies sein sollte.« »Das haben wir auch gedacht, gnädiger Herr. Da in diesem Hause große Ordnung herrscht und wir jede Woche unsere Rechnungen machen, so überreichten wir ihm nach Verlauf von 8 Tagen unsere Note. Aber es scheint, wir hatten hierzu einen ungünstigen Augenblick gewählt, denn bei dem ersten Worte, das wir über diesen Gegenstand sprachen, wünschte er uns zu allen Teufeln. Allerdings hatte er den Tag vorher gespielt.« »Wie, er hatte gespielt? Und mit wem?« »Oh mein Gott, wer weiß? Mit einem durchreisenden, vornehmen Herrn, dem er eine Partie Landsknecht antragen ließ.« »Das ist es. Der Unglückliche wird wohl alles verloren haben.« »Bis auf sein Pferd, gnädiger Herr. Denn als der Fremde abreisen wollte, gewahrten wir, dass er das Pferd des Herrn Porthos durch seinen Lakaien satteln ließ. Wir machten ihm hierüber eine Bemerkung, aber er erwiderte uns, wir mischten uns in Dinge, die uns nichts angingen, und das Pferd gehörte ihm. Wir ließen auch Herrn Porthos von dem, was vorfiel, in Kenntnis setzen, doch er antwortete, wir wären Schufte, dass wir an dem Worte eines Edelmanns zweifelten, und da dieser uns gesagt hätte, das Pferd gehörte ihm, so müsste es auch wohl so sein.« »Daran erkenne ich ihn«, murmelte D'Artagnan. »Darauf ließ ich ihm sagen«, fuhr der Wirt fort, Von dem Augenblick, wo wir bestimmt schienen, uns in Betreff der Bezahlung nicht zu verstehen, müsste ich hoffen, er würde wenigstens die Güte haben, die Gunst seiner Kundschaft meinem Kollegen, dem Wirte zum Goldenen Adler, zuzuwenden. Aber Herr Porthos antwortete mir, da mein Gasthof der beste wäre, so wünschte er, hier zu bleiben. Diese Antwort war zu schmeichelhaft, als dass ich hätte auf seiner Abreise hätte bestehen sollen. Ich beschränkte mich also darauf, ihn zu bitten, mir sein Zimmer, das schönste im Gasthofe, zurückzugeben und sich mit einem hübschen Kabinett im dritten Stocke zu begnügen. Hierauf aber erwiderte Herr Porthos, da er jeden Augenblick seine Geliebte, eine der vornehmsten Damen des Hofes, erwartete, so müsste ich einsehen, dass das Zimmer, welches er zu bewohnen mir die Ehre erwiese, immer noch sehr mittelmäßig für eine solche Person wäre. Vollkommen die Wahrheit des Gesagten erkennend, glaubte ich dennoch, auf meiner Forderung bestehen zu müssen. Aber er gab sich nicht einmal die Mühe, sich in eine Diskussion mit mir hierüber einzulassen, nahm seine Pistole, legte sie auf seinen Nachttisch und erklärte, dass er bei dem ersten Worte, welches man über ein Ausziehen nach einem anderen Gasthofe oder im Innern des Hauses zu ihm zu sprechen sich erfrechte, demjenigen die Hirnschale zerschmettern würde, der so unklug wäre, sich in eine Angelegenheit zu mischen, die ihn nichts anginge. Seit dieser Zeit, gnädiger Herr, betritt außer seinem Bedienten niemand mehr sein Zimmer. Mousqueton ist also hier? Ja, gnädiger Herr. 5 Tage nach seiner Abreise ist er sehr übler Laune zurückgekehrt. Es scheint, es ist ihm auch eine Unannehmlichkeit auf seiner Reise widerfahren. Leider ist er noch flinker als sein Herr und kehrt für diesen das Unterste zu oberst. Da er glaubt, man könnte ihm verweigern, was er fordert, so nimmt er alles, was er braucht, ohne zu fordern. Ich habe bei Mousqueton allerdings stets eine ungewöhnliche Ergebenheit und Geisteskraft wahrgenommen, erwiderte D'Artagnan. Das ist möglich, gnädiger Herr. Aber setz den Fall, ich komme nur 4-mal im Jahre mit einer solchen Ergebenheit und Geisteskraft in Berührung, so bin ich ein zugrunde gerichteter Mann. Nein, denn Porthos wird euch bezahlen. Murmelte der Wirt mit zweifelhaftem Tone. Er ist der Günstling einer vornehmen Dame, die ihn wegen einer Bagatelle, die er euch schuldig ist, nicht im Stiche lassen wird. Wenn ich es wagte, euch zu sagen, was ich hierüber denke. Was denkt ihr hierüber? Ich durfte noch mehr sagen, was ich hierüber weiß. Was ihr wisst? Und sogar, was ich ganz gewiss weiß. Und was wisst ihr gewiss? Lasst hören. Ich durfte sagen, ich kenne diese vornehme Dame. Ihr? Ja, ich. Und woher kennt ihr sie? O, gnädiger Herr, wenn ich mich eurer Verschwiegenheit anvertrauen dürfte. Sprecht, und auf Edelmanns Wort, ihr sollt euer Vertrauen nicht zu bereuen haben. Wohl, gnädiger Herr, ihr begreift, dass die Unruhe zu allerhand Dingen Anlass gibt. Was habt ihr gemacht? O, nichts, was nicht in der Befugnis eines Gläubigers läge. Nun, Herr Porthos übergab uns ein Billett für diese Herzogin mit dem Befehl, es auf die Post zu bringen. Sein Bedienter war noch nicht angelangt. Da er sein Zimmer nicht verlassen konnte, so mussten wir seine Aufträge zur Besorgung übernehmen. Weiter? Statt den Brief auf die Post zu bringen, was nie ganz sicher ist, benützten wir die Gelegenheit, da gerade einer von unseren Aufwärtern nach Paris ging, und beauftragten ihn, den Brief der Herzogin selbst zuzustellen. Dies hieß den Absichten von Herrn Porthos entsprechen, der uns seinen Brief so sehr empfohlen hatte, nicht wahr? Ungefähr. Nun, gnädiger Herr, Wisst ihr, wer diese große Dame ist? Nein, ich habe nur Porthos von ihr sprechen hören. Wisst ihr, wer diese angebliche Herzogin ist? Ich wiederhole euch, ich kenne sie nicht. Es ist eine alte Frau, die Gattin eines Prokurators beim Châtelet, gnädiger Herr, Madame Coquenard. Sie hat wenigstens ihre 50 Jahre auf dem Rücken und spielt noch die Eifersüchtige. Das kam mir auch ganz sonderbar vor, eine Prinzessin, die in der Rue aux Ours wohnt. Woher wisst ihr dies? Weil sie in einen gewaltigen Zorn geriet, als sie den Brief empfing und sagte, Herr Porthos wäre ein flatterhafter Mensch und er hätte wohl irgendeiner Frauensperson wegen den Degenstich bekommen. Er hat also einen Degenstich bekommen? Ah, mein Gott, was habe ich da gesagt? Ihr sagtet, Porthos habe einen Degenstich bekommen. Ja, aber er hat mir streng verboten, darüber zu sprechen. Warum dies? Weil er sich gerühmt hatte, er werde diesen Fremden, mit dem ihr ihn im Streite zurückließet, durchbohren, während dieser Fremde im Gegenteil ihn trotz aller seiner Prahlereien zu Boden streckte. Da nun Herr Porthos ein sehr eitler Mann ist, nicht nur seiner Herzogin gegenüber, die er durch Erzählung seines Abenteuers für sich gewinnen zu können geglaubt hatte, so will er niemand zugestehen, dass er einen Degenstich erhalten hat. Also hält ihn ein Degenstich im Bette zurück. Und zwar ein Hauptstich. Die Seele eures Freundes muss mit Pflöcken im Körper befestigt sein. Ihr wart also dabei? Gnädiger Herr, ich folgte Ihnen aus Neugierde und sah den Kampf, ohne dass die Kämpfenden mich sehen konnten. Und wie ging es dabei zu? Oh, die Sache dauerte nicht lange, dafür kann ich euch wohl stehen. Sie nahmen ihre Stellung, der Fremde machte eine Finte und stieß zu, und zwar so schnell, dass Herr Porthos, als er zur Parade gelangte, bereits 3 Zoll Eisen in der Brust hatte. Der Fremde setzte ihm sogleich die Spitze seines Degens an die Gurgel, aber als sich Herr Porthos der Gnade seines Gegners preisgegeben sah, erklärte er sich für überwunden, der Fremde fragte ihn hierauf nach seinem Namen, und als er erfuhr, dass er Herr Porthos und nicht Herr D'Artagnan hieß, so bot er ihm seinen Arm, führte ihn bis zum Hotel, stieg zu Pferde und verschwand. Also wollte der fremde Herrn D'Artagnan an das Leben gehen. Es scheint so. Und wisst ihr, was aus ihm geworden ist? Nein, ich hatte ihn bis zu diesem Augenblicke nicht gesehen, und er ist uns auch seitdem nicht wieder zu Gesicht gekommen. Gut, ich weiß, was ich wissen wollte. Ihr sagt also, das Zimmer von Porthos sei im 1. Stocke Numero 1? Ja, gnädiger Herr, das schönste des Gasthofes. Ein Zimmer, das ich schon mehr als 10-mal zu vermieten Gelegenheit gehabt hätte. Bach, beruhigt euch, sprach D'Artagnan lachend. Porthos wird euch mit dem Gelde der Herzogin Coquenard bezahlen. O gnädiger Herr, Prokuratorsfrau oder Herzogin, wenn sie nur ihre Börse öffnen wollte, das wäre mir gleich viel. Aber sie hat geradezu erklärt, sie wäre der Forderungen und Treulosigkeiten des Herrn Porthos müde und sie würde ihm nicht einen Pfennig schicken. Und habt ihr diese Antwort eurem Gaste wieder mitgeteilt? Wir hüteten uns wohl. Er würde gesehen haben, auf welche Weise wir seinen Auftrag besorgten. Also wartet er immer noch auf sein Geld? Oh mein Gott, ja. Er hat gestern erst geschrieben, aber diesmal brachte seine Bedienter den Brief auf die Post. Und ihr sagt, die Person sei alt und hässlich? Wenigstens 50 Jahre alt, gnädiger Herr, und durchaus nicht schön, wie Pateau behauptet. Dann seid ohne Sorgen, sie wird sich erweichen lassen. Überdies kann euch Porthos nicht viel schuldig sein. Wie nicht viel schuldig? Bereits 20 Pistolen, den Arzt nicht zu rechnen. Oh, er versagt sich nicht das Mindeste. Man sieht, dass er gut zu leben gewohnt ist. Wenn ihn seine Geliebte auch verlässt, so wird er doch Freunde finden. Dafür bürge ich euch. Seid also ganz ruhig, mein lieber Wirt, und verwendet alle Sorge auf ihn, welche sein Zustand fordert. Der gnädige Herr hat mir versprochen, den Mund über die Prokuratorsfrau nicht zu öffnen und keine Silbe über die Wunde zu sagen. Das ist eine abgemachte Sache. Ihr habt mein Wort darauf. Oh, er würde mich sicherlich umbringen. Seid ohne Furcht. Er ist nicht so teufelmäßig, als er aussieht. Hiernach stieg D'Artagnan die Treppe hinauf. Der Wirt aber war in Beziehung auf die zwei Dinge, auf welche er sehr viel zu halten schien, in Beziehung auf seine Schuldforderung und sein Leben, bedeutend mehr beruhigt. Oben an der Treppe war an die am meisten in das Auge fallende Türe der Hausflur mit schwarzer Tinte ein riesiges Numero 1 geschrieben. D'Artagnan klopfte an und trat auf die Einladung, welche hierauf erfolgte, in das Zimmer. Porthos lag im Bette und spielte zum Zeitvertreib eine Partie Landsknecht mit Mousqueton, während sich ein mit Rebhühnern beladener Spieß vor dem Feuer drehte und in jeder Ecke eines großen Kamins auf zwei Glutpfannen zwei Kasserole kochten, aus denen der doppelte Wohlgeruch von Gibelotte und Matelotte lieblich hervorströmte. Die Oberfläche eines Schrankes und die Marmortafel einer Kommode waren überdies mit leeren Flaschen bedeckt. Bei dem Anblicke seines Freundes erhob Porthos ein Freudengeschrei. Mousqueton stand ehrfurchtsvoll auf, trat ihm seinen Platz ab und ging zu den Glutpfannen, um einen Blick in die Kasserole zu werfen, deren Oberaufsicht ihm anvertraut zu sein schien. »Ah, bei Gott, ihr seid es!« sprach Porthos zu D'Artagnan. »Seid mir willkommen und entschuldigt, dass ich euch nicht entgegengehe. Aber«, fügte er bei und schaute D'Artagnan zugleich mit einer gewissen Unruhe an, »ihr wisst, was mir begegnet ist?« »Nein.« »Der Wirt hat euch nichts gesagt?« »Ich habe nach euch gefragt und bin sogleich heraufgegangen.« Porthos schien freier zu atmen. »Und was ist euch denn begegnet, mein lieber Porthos?« fuhr D'Artagnan fort. »Als ich gegen meinen Widersacher ausfiel, dem ich bereits 3 Degenstiche beigebracht hatte und mit dem 4. den Garaus machen wollte, stieß ich mit dem Fuß an einen Stein und verstauchte mir das Knie.« »Wirklich?« »Auf Ehre! Zum Glück für den Schurken, denn ich hätte ihn tot auf dem Platze gelassen, dafür stehe ich euch.« »Und was ist aus ihm geworden?« »Oh, ich weiß es nicht. Er hatte genug und zog ab, ohne den Rest von mir zu fordern.« »Aber ihr, mein lieber D'Artagnan, was ist euch begegnet?« »Also«, fuhr D'Artagnan fort, »also fesselt euch diese Verstauchung an das Bett?« »Ah, mein Gott, ja, nichts anderes. Übrigens werde ich in einigen Tagen wieder auf den Beinen sein.« »Aber warum habt ihr euch nicht nach Paris transportieren lassen? Ihr müsst euch hier grausam langweilen.« »Es war meine Absicht, doch ich muss euch etwas gestehen.« »Was?« »Gerade weil ich mich grausam langweilte, wie ihr sagtet, und die 75 Pistolen in meiner Tasche hatte, die ihr mir zuteiltet, ließ ich, um mich zu zerstreuen, einen Edelmann, der vorüberzog, zu mir heraufkommen und bot ihm eine Würfelpartie an. Er willigte ein und meiner Treue, meine 75 Pistolen gingen aus meiner Tasche in die seinige über.« »Mein Pferd gar nicht zu rechnen, das er noch in den Kauf bekam.« »Aber ihr, mein lieber D'Artagnan.« »Was wollt ihr, mein lieber Porthos? Man kann nicht auf jede Weise bevorzugt sein«, sagte D'Artagnan. »Ihr kennt das Sprichwort Unglück im Spiele, Glück in der Liebe. Ihr seid zu glücklich in der Liebe, als dass sich nicht das Spiel rächen sollte. Aber was kümmert ihr euch um den Umschlag des Glückes? Habt ihr, glücklicher Bursche, der ihr seid, nicht eure Herzogin, die euch notwendig zur Hilfe kommen muss?« Seht, mein lieber D'Artagnan, wie alles gegenwärtig bei mir schief geht, antwortete Porthos mit der freimütigsten Miene von der Welt. Ich schrieb ihr um etliche 50 Louisdor, der ich in Betracht der Lage, in welcher ich mich befände, durchaus bedürfte. Nun? Nun, sie muss auf ihren Gütern sein, denn sie hat mir gar nicht geantwortet. Wahrhaftig? Nein, auch schickte ich ihr gestern eine neue Epistel, noch viel dringenderen Inhaltes als die erste zu. Aber da ihr jetzt hier seid, so sprechen wir von euch, mein Liebster. Ich gestehe, dass ich über euch unruhig zu werden anfing. Doch euer Wirt benimmt sich gut gegen euch, mein lieber Porthos, sprach D'Artagnan und deutete auf die vollen Kasserole und die leeren Flaschen. Cossi, cossi, erwiderte Porthos. Der Unverschämte brachte mir schon vor 3 oder 4 Tagen seine Rechnung, aber ich warf beide, seine Rechnung und ihn, zur Türe hinaus, so dass ich hier wie eine Art von Sieger, wie ein Eroberer lebe. Auch bin ich, wie ihr seht, bis an die Zähne bewaffnet, da ich immer in meiner Stellung angegriffen zu werden befürchten muss. Ihr scheint mir indessen von Zeit zu Zeit Ausfälle zu machen, sprach D'Artagnan lachend und deutete abermals auf die Flaschen und Kasserole. Nein, leider nicht ich, sagte Porthos. Diese elende Verstauchung hält mich im Bette. Aber Mousqueton zieht zu Felde und bringt Proviant mit. Mousqueton, mein Freund, fuhr Porthos fort, ihr seht, dass wir Verstärkung bekommen. Wir bedürfen einen Zusatz an Viktualien. Mousqueton, sprach D'Artagnan, du musst mir einen Gefallen tun. Welchen, gnädiger Herr? Du musst mir dein Rezept für Planchet geben. Ich könnte ebenfalls belagert werden, und es würde mir leid tun, wenn ich nicht dieselben Vorteile genösse, mit denen du deinen Herrn erfreust. »Ei, mein Gott, gnädiger Herr«, sprach Mousqueton mit bescheidener Miene, »nichts leichter auf der Welt. Man muss nur geschickt sein, das ist das Ganze. Ich bin im Felde aufgezogen worden, und mein Vater war in seinen müßigen Augenblicken ein wenig Wildschütze. Und was machte er die übrige Zeit?« »Gnädiger Herr, er trieb ein Gewerbe, das mir immer sehr glücklich vorkam.« »Welches?« »Da er in der Zeit der Kriege der Katholiken und Hugenotten lebte und sah, wie die Katholiken die Hugenotten und die Hugenotten die Katholiken ausrotteten, alles im Namen der Religion, so hatte er sich einen gemischten Glauben gebildet, was ihm bald Katholik, bald Hugenott zu sein erlaubte. Er ging nun gewöhnlich, seine Stutzbüchse auf der Schulter, hinter den Hecken spazieren, welche die Wege begrenzen. Und wenn er einen Katholiken allein kommen sah, so gewann die protestantische Religion sogleich in seinem Innern die Oberhand. Er senkte seine Stutzbüchse in der Richtung des Reisenden, und wenn dieser etwa 10 Schritte von ihm entfernt war, knüpfte er ein Gespräch an, welches beinahe immer damit endigte, dass ihm der Reisende, um sein Leben zu retten, seine Börse abtrat. Es versteht sich von selbst, dass er sich, wenn er einen Hugenotten erblickte, von einem so glühenden katholischen Eifer erfasst fühlte, dass er gar nicht begriff, wie er eine Viertelstunde vorher an dem hohen Vorzuge unserer heiligen Religion hatte zweifeln können. Denn ich, mein Herr, ich bin Katholik, während mein Vater, seinen Grundsätzen getreu, aus meinem Elternbruder einen Hugenotten machte. »Und wie hat dieser würdige Mann geendet?« fragte D'Artagnan. »Oh, auf die allerunglücklichste Weise, gnädiger Herr! Er befand sich eines Tags in einem Hohlwege zwischen einem Hugenotten und einem Katholiken. Er hatte bereits mit beiden zu tun gehabt, beide erkannten ihn wieder, vereinigten sich gegen ihn und hingen ihn an einem Baume auf. Dann kamen sie in das Wirtshaus des nächsten Dorfes, wo ich mit meinem Bruder trank, und erzählten den albernen Streich, den sie gemacht hatten. »Und was tatet ihr?« sprach D'Artagnan. »Wir ließen sie reden«, erwiderte Mousqueton. »Da sie jedoch, als sie das Wirtshaus verließen, eine entgegengesetzte Route einschlugen, so legte sich mein Bruder an dem Wege des Katholiken und ich mich an dem des Protestanten in Hinterhalt. 2 Stunden nachher war alles vorbei. Wir hatten mit jedem das Geschäft abgemacht, jedoch nicht ohne die Klugheit unseres Vaters zu bewundern, der so vorsichtig gewesen war, jeden von uns in einer anderen Religion erziehen zu lassen. In der Tat, Mousqueton, dein Vater scheint, wie du behauptest, ein sehr gescheiter Schelm gewesen zu sein. Und du sagst also, der brave Mann habe in seinen müßigen Augenblicken die Wildschützenhantierung getrieben? Ja, gnädiger Herr, er hat mich eine Schlinge binden und mit Legangeln umgehen gelehrt. Als ich nun sah, dass uns unser Schurke von einem Wirt mit Massen von schwer verdaulichem Fleische höchstens gut für Bauern und keineswegs zuträglich für 2 so sehr geschwächte Mägen fütterte, so pflegte ich wieder ein wenig mein altes Gewerbe. Während ich im Walde spazieren ging, legte ich Schlingen auf die Wechsel. Während ich am Rande des Wassers lag, ließ ich Leinen in die Teiche gleiten. Auf diese Art fehlt uns, Gott sei Dank, jetzt nichts mehr, wie sich der gnädige Herr selbst überzeugen kann. Wir haben Feldhühner und Kaninchen, Karpfen und Aale, lauter leichte und gesunde, für Kranke zweckdienliche Nahrungsmittel. »Aber der Wein«, sprach D'Artagnan, »wer liefert den Wein? Euer Wirt?« »Das heißt ja und nein.« »Wie, ja oder nein?« »Er liefert ihn allerdings, aber er weiß nicht, dass er diese Ehre hat.« »Erklärt euch näher, Mousqueton, eure Unterhaltung ist äußerst lehrreich.« »So hört, gnädiger Herr, der Zufall wollte, dass ich auf meinen Wanderungen einen Spanier traf, der viele Länder und unter anderem auch die neue Welt gesehen hatte. In welchem Zusammenhang kann die neue Welt mit den Flaschen stehen, die ich auf dem Schranke und auf der Kommode erblicke? Geduld, gnädiger Herr, alles zu seiner Zeit.« »Das ist richtig, Mousqueton. Fahre fort, ich höre.« Dieser Spanier hatte einen Lakaien in seinem Dienste, der mit ihm nach Mexiko gereist war. Dieser Lakai war mein Landsmann und wir knüpften umso leichter ein freundschaftliches Verhältnis an, als eine große Ähnlichkeit der Charaktere zwischen uns stattfand. Wir liebten beide ganz besonders die Jagd und er erzählte mir, wie die Eingeborenen des Landes auf den Ebenen von Pampas den Tiger und den Büffel ganz einfach mit Schlingen jagen, die sie den furchtbaren Tieren um den Hals werfen. Anfangs wollte ich nicht glauben, dass man einen solchen Grad von Geschicklichkeit erreichen könnte, auf 20 bis 30 Schritte das Ende des Strickes dahin zu werfen, wohin man will. Aber ich musste die Wahrheit anerkennen, als er mir Proben zur Bestätigung seiner Behauptung gab. Mein Freund stellte eine Flasche auf 30 Schritte von sich auf und bei jedem Wurfe fasste er den Hals mit der Schlinge. Ich übte mich in dieser Kunst und da mich die Natur mit einigen Fähigkeiten ausgerüstet hat, so werfe ich heute den Lasso mit so viel Geschicklichkeit als irgendein Mensch in der Welt. Nun begreift ihr? Unser Wirt hat einen sehr wohl ausgerüsteten Keller, dessen Schlüssel er jedoch immer bei sich trägt. Dieser Keller aber hat ein Luftloch. Durch dieses Luftloch werfe ich nun den Lasso, und da ich weiß, wo der rechte Winkel ist, so schöpfe ich aus diesem. Auf diese Art, gnädiger Herr, steht die neue Welt mit den Flaschen auf dem Schranke und auf der Kommode in Verbindung. Wollt ihr nun unseren Wein kosten und uns ohne Vorurteil sagen, was ihr davon denkt? Ich danke, mein Freund, ich danke. Ich habe leider schon gefrühstückt. Gut, sprach Porthos. Stelle den Tisch hierher, Mousqueton, und während wir frühstücken, wird uns D'Artagnan erzählen, was ihm in den 10 Tagen, seitdem er uns verlassen hat, begegnet ist. Sehr gerne, erwiderte D'Artagnan. Während Porthos und Mousqueton mit dem Appetit von Wiedergenesenen und mit der Herzlichkeit von Brüdern frühstückten, welche die Menschen im Unglücke einander näher bringt, erzählte D'Artagnan, wie Aramis in Crèvecœur verwundet zurückzubleiben genötigt worden war, wie er Athos in Amiens unter den Händen von 4 Menschen, die ihn der Falschmünzerei angeklagt, sich herumschlagend zurückgelassen hatte, und wie er, D'Artagnan, um England zu erreichen, genötigt gewesen war, den Grafen von Wardes an den Boden zu spießen. Dies war die Grenze der Mitteilung D'Artagnans. Er sprach nur davon, dass er bei seiner Rückkehr aus Großbritannien 4 prachtvolle Pferde mitgebracht hätte, wovon eines für ihn und ein anderes für jeden von seinen Gefährten. Dann schloss er, indem er Porthos ankündigte, das für ihn bestimmte stünde bereits in dem Stalle des Gasthofes. In diesem Augenblick trat Planchet ein. Er meldete seinem Herrn, die Pferde hätten hinreichend ausgeruht und man könnte wohl bis zum Abend Clermont erreichen und dort ein Lager suchen. Da D'Artagnan in Beziehung auf Porthos ziemlich beruhigt war und es ihn drängte, auch von seinen 2 anderen Freunden Kunde zu erhalten, so reichte er dem Kranken die Hand und sagte ihm, er werde sogleich abreisen, um seine Nachforschungen fortzusetzen. Er hoffe übrigens, auf demselben Wege zurückzukehren und gedenke Porthos, wenn er sich in 6 bis 8 Tagen noch in dem Hotel zum großen St. Martin befände, im Vorüberziehen mitzunehmen. Porthos erwiderte, aller Wahrscheinlichkeit nach würde ihm seine Verstauchung die Abreise um diese Zeit noch nicht erlauben. Überdies müsste er in Chantilly bleiben, um die Antwort seiner Herzogin abzuwarten. D'Artagnan wünschte ihm, es möchte diese Antwort bald und erfreulich eintreffen, empfahl Porthos noch einmal der Sorge Mousquetons, bezahlte dem Wirte seine Rechnung und setzte seine Reise mit Planchet fort, der nun bereits von einem von seinen Handpferden befreit war. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Fini im Januar 2026.